D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Schönen guten Abend am 25. März 2015. Hier ist eine Stunde Netzbasteln. Mein Name ist Moritz Metz und wenn ihr euch erinnert, wie wir letztes Mal, also vor 2 Wochen, in dieser kleinen Bastelsendung aus dem Radiobüro gesendet haben, hier in Berlin-Kreuzberg, unser Studio, da möchte ich nicht wissen, was für ein Orkan in meinem Gehirn stattgefunden hat, weil da hat die Technik nicht richtig funktioniert. Und nicht nur deswegen machen wir dieses Mal bei einer Stunde Netzbasteln eine Neurohacking-Sendung. Es geht um Gehirnwellen, wie man die auslesen kann und was man damit dann alles machen kann mit diesen Daten. Da möchte ich meinen Gast begrüßen. Metamind Evolution, heißt du? Hallo? Hallo. Das ist dein Künstlername. Eigentlich heißt du Andreas. Hallo Andreas. Du bist einer der Experten auf diesem Gebiet, kommst aus dem Hackerspace Seabase, der hier in Berlin an der Janowitzbrücke ist. Da arbeitest du viel an so verschiedenen Geräten und du hast allerhand mitgebracht. Verschiedene Kabel und verschiedene Geräte, ein Headset, eine Art Stirnband mit Solarzelle und allen möglichen anderen Funktionen. Kannst du mir gleich ein bisschen mehr erklären, was das ist? Und wir wollen heute eben einen Brainduino bauen. So heißt der, oder? Ja, der Brainduino ist die Open-Source-Version eines Gehirnwellenverstärkers. Ich habe hier nur so eine Leiterplatte, auf der man verschiedene Chips einlöten muss und dann aber auch schon das fertig gebaute Brainduino-Ding. Das ist so ein Checkkartengroßer elektronischer, eine Platine mit sehr vielen verschiedenen Widerständen und Steckern drauf. Und damit kann man am Ende seinen Gehirnstrom auslesen. So ganz ungefähr stelle ich mir das jedenfalls vor, aus der Laiensicht. Dazu gleich mehr bei einer Stunde Netzbasteln. Hier sind Elephant featuring Mo One More. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend. Mein Name ist Moritz Metz und heute ist Metamind Evolution zu Gast. Hallo Andreas. Hallo Moritz. Hallo. Du bist Experte für Gehirnströme oder für sozusagen Geräte, mit denen man auslesen kann, was das Gehirn alles so macht. Das geht natürlich wahrscheinlich nicht so weit, dass man Gedanken lesen kann, sonst müsste ich dir die ganzen Fragen, die ich dir gerade stelle, ja gar nicht stellen. Ja, im Prinzip ist es, was heutzutage oft Neurowissenschaft genannt wird, allerdings im Bereich Citizen Science und Do-it-yourself. Also wenn man an der Uni Psychologie oder Hirnforschung zum Beispiel studiert, gibt es ja diese riesigen Magnetmaschinen, in die man sich so eine Röhre legt und dann wird dein Gehirn gescannt und dann kannst du teilweise Einsichten bekommen, wie das Bewusstsein funktioniert. Das sind diese MRT-Röhren, in die man sich reinlegt. Zum Beispiel fMRI-Maschinen, MRT-Röhren. Und da ist es natürlich jahrelang sehr wissenschaftlich, jahrelang werden Grundlagenforschung gemacht. Und bei mir ist halt so, ich finde das dann spannender, dass eher also einerseits do-it-yourself, also diese Geräte selber zu bauen in einem Keller oder in einem Hackerspace, wo die Eintrittsbarriere geringer ist. Und natürlich ein bisschen mehr dieser Do-it-yourself-Spirit, also oder auch der Hacking-Spirit, dass man einfach mal drauf losprobiert und probiert. Das ist quasi, was heutzutage auch Citizen Science genannt wird. Also statt dieser jahrelang großen Laboren, Millionen von Geldern, die sehr präzise Experimente machen, lässt man einfach mal ein paar kreative Geister einfach mal mit dem Zeug spielen. Und da sagen sogar auch die Wissenschaftler, dass sie sich durchaus bewusst sind, dass da teilweise auch große Erkenntnisse aus dem Bereich kommen. Das ist ja letztlich genau das, worum es bei einer Stunde Netzbasteln auch geht, weil eben das Netz ja so viel Wissen weiterverbreitet und teilt und du bist dann auch Teil von dieser Community, die Baupläne ins Netz stellt und die Informationen dann weitergibt und tauscht. Jetzt fangen wir aber mal ein paar Schritte weiter vorne an. Was passiert denn normalerweise in so einem Gehirn und wie ist es möglich, dass man mit irgendwelchen externen Geräten, die jetzt nicht irgendwie im Kopf drin sind, dass man dann mit solchen Headsets, mit so Kopfhörern, dass man da dann irgendwelche Gehirnströme messen kann? Genau, also es gibt verschiedene bildgebende Verfahren und manche von denen haben eine gute räumliche Auflösung, wie zum Beispiel die fMRI-Maschinen an den Unis. Das EEG, das Elektroenzephalogramm, das hat eine sehr gute zeitliche Auflösung. Also ich kann sehr gut sehen, ich kann sehr oft messen pro Sekunde und kann quasi sehen, was für zeitliche Abläufe gibt es da. Wie verändern sich die Ströme, die man im Kopf hat? Das heißt, genau. Man hat im Kopf gewisse niedervoltige Ströme oder wie ist das? Wir haben im Kopf ja diese Milliarden von Neuronen mit ihren Dendriten, Vernetzungen. Gehirnzellen? Ja, Nervenzellen, genau, Nervenzellen im Gehirn, Neuronen. Und die, wenn die aktiv sind, entstehen fließender kleine Ströme und die induzieren Felder. Und mit Elektroden auf der Kopfhaut, mit dem sogenannten EEG, kann man diese Felder der kollektiv feuernden Neuronen eben messbar machen und am Computer verarbeiten. Dabei handelt es sich aber immer um Cluster, um Gruppen von Neuronen. Also wenn ab 50.000 Neuronen, die gleichzeitig, gleichartig feuern, dann bekomme ich ein kleines Signal vorne auf der Stirn. Okay. Also ich kann keinerweise einzelne Gedanken lesen oder auch einzelne Neuronen, sondern nur generelle Zentren im Gehirn, zum Beispiel linker Frontalkortex, Sprachzentrum, visuelles Zentrum. Und dort kann ich dann jeweils die globale Hintergrundstrahlung dieses Gehirnzentrums messen. Also nicht einzelne Gedanken, sondern nur, was passiert in einem bestimmten Gehirnzentrum, von der Frequenzaktivität. Also da gibt es dann sowas wie Theta-, Alpha-, Beta-Wellen. Im Wesentlichen, wir messen von 0,1 bis 200 Hertz. Und da sehe ich halt, okay, was ist zum Beispiel im linken Frontalkortex im Bereich von 20 Hertz? Was für eine Aktivität ist da? Einerseits, wie bei einem Equalizer, gibt es die verschiedenen Dinge, Pegel, die hoch und runter gehen. Andererseits aber auch kann man sogenannte event-korrelierte Potenziale erkennen, also bestimmte Muster, die auftauchen. Das ist diese Experimente aus der Psychologie. Wenn man Leuten sagt, drückt man eine rote oder eine grüne Taste, dann ist, bevor die Leute die Entscheidung treffen, welche Taste sie drücken, gibt es schon ein bestimmtes charakteristisches Muster. Und dann weiß man schon vorher, welche Taste die Leute drücken würden. Und das sind so bestimmte Muster, die dann im Kopf stattfinden. Event-korrelierte Potenziale. Okay. Jetzt war das früher wahrscheinlich was den hohen Wissenschaften vorbehalten war, in Köpfe von Menschen ein bisschen reinzugucken. Du hast heute ein paar so kleine Chipkarten, große Schaltkreise dabei. Du hast so ein Stirnband getragen, als du hier ins Radiobüro reinkamst. Das ist der völlig mobile Prototyp. Das enthält alle gesamte Elektronik schon auf einem sogenannten Neuro-Headset. Und das ist ein Headset, das trägst du immer, auch wenn du in der U-Bahn dann fährst? Oder ja. Was macht das? Ja, das ist ein selbstgebautes Do-it-yourself-Headset. Das besteht aus einem Burning Man Schweißer Helm, war ursprünglich das Band, weil das sind schön, die kann man sehr gut verstellen. Mhm. Ich setze das auf, ziehe es hinten fest und dann sitzt es. Und das hat hier vorne Silberelektroden, das sind Silbermünzen aus Kanada, Sterling Silber. Und dann die erste Stufe des Verstärkers direkt an den Elektroden. Das sind sogenannte aktive Elektroden. Und dann habe ich einen Arduino und einen Digitalwandler, der dieses Signal von den aktiven Elektroden, von den Verstärkern in digital wandelt. Und dann ein Bluetooth-Modem dran, eine Solarzelle. Und somit ist das ein solaraufladbarer Gehirnwellenverstärker in der Mobile Transhumanist Edition. Und, nicht schlecht. Ungefähr für 200 Euro zu bauen, wenn man da eine gewisse Zeit reinsteckt und eine gewisse Detailverliebtheit. Und das ist quasi mein neuester Prototyp. Ich habe so verschiedene Sachen, so Steampunk-Prototyp, Transhumanisten-Prototyp. Ein Foto von diesem Headset gibt es auf jeden Fall auf deradiowissen.de oder auch auf netzbasteln.de. Da ist dann der direkte Link zu Netzbasteln 27. Da seht ihr das Headset, mit dem Andreas alias MetaMind Evolution heute ins Studio gekommen ist, aber auch die verschiedenen anderen Sachen. Bilder davon, wie gesagt, im Internet. Und wenn euch jetzt der Kopf rauscht von den Dingen, die er gerade erzählt hat, dann seid ihr nicht ganz alleine. Da gibt es noch ganz schön viel Rauschen, auch in meinem Kopf. Wie funktioniert es mit diesen Gehirnwellen? Wie kann man die analysieren? Und wie kann man da auch für 200 Euro selber so ein Gerät bauen, mit dem man das machen kann? Dazu gleich mehr bei Eine Stunde Netzbasteln. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Na, das war jetzt ein Fake, das war jetzt nicht wirklich das Rauschen meines Gehirns bei Eine Stunde Netz basteln. Mein Name ist Moritz Metz und heute ist MetaMind Evolution da. Andreas, der ist ein Experte für Geräte, mit denen man Gehirnwellen verstärken und dann analysieren kann. Hallo wieder. Hallo. Hallo. Du hast verschiedene Geräte mitgebracht. Über dieses eine Headset haben wir gerade schon geredet. Und ein Foto sollte jetzt auch auf deradiowissen.de stehen. Da könnt ihr dann nachgucken, wie dieses Headset aussieht. Du hast hier noch verschiedene andere Geräte. Hier hast du jetzt so eine Schaltung mit dabei, würde ich sagen, die eher ein bisschen primitiver, ein bisschen älter, einfacher aussieht als das, was jetzt auf deinem Headset alles klemmt. Wie lange gibt es diese Forschung von sozusagen Privatleuten, DIY-Leuten aus dem Netz und so weiter schon an so EEG-Gehirnwellengeräten? Ja, diese Do-it-yourself-Neuro-Headsets. Die wurden, also es gab eine kleine Explosion damals in den 70ern mit den Hippies, die sich dafür interessiert haben. Da war die Technologie aber noch nicht so weit. Und ich kenne jemanden, der auch aus der Zeit das schon gemacht hat, also seit 30 Jahren, aber es war sehr ein Randgebiet. Die wirklich Open Source, Do-It-Yourself, Headsets, die man erschwinglich für ein paar hundert Euro bauen konnte, da gab es zuerst das Open EEG-Projekt. Da haben ungefähr vor 10 Jahren schon erste Elektroingenieure sich gesagt, na klar, einen Verstärker können wir selber bauen, probieren wir einfach mal. Schließen wir mal das Gehirn an und gucken, was passiert. Das war auch das, was ich mir zuerst gebaut hatte. Und ist es insgesamt so wie bei den Quadrocoptern zum Beispiel, die dadurch, dass es Arduino, diese Minicomputer, Raspberry Pi und so weiter, diese Verkleinerung der Chips und die Erhöhung der Computertechnik, Leistung und die Verfügbarkeit für alle und das Wissen im Netz für alle, ist es auch so in der Gehirnwelt, dass deswegen der große DIY-Fortschritt auch nach Hause gekommen ist, also dass die Leute das jetzt eben auch selbst machen können? Nein, das passiert gerade und ich bin da einer, der sich dafür einsetzt. Und das ist gerade erst im Beginn. Jetzt die Technik ist es möglich, so ein Ding auf Scheckkartenebene zu bauen. Das waren früher ja, genau. Man kennt vielleicht noch diese EEG-Duschen, wo man unter so einer Dusche saß und hunderte Kabel runterkamen. So wie beim Friseur sieht das auch ein bisschen aus, oder wie so eine Duschhaube eben. Und heute ist es möglich, mit einem Arduino Mini zum Beispiel, also wirklich ein Scheckkartengroßes Format, einen Gehirnwellenverstärker zu bauen, der präziser, also auf dem medizinischen Standard. Genau, das ist echt verrückt, dass man das kann. Du bietest so einen Bausatz an, der heißt Brainduino. Genau, das, denke ich, wird der Durchbruch sein für diese Do-It-Yourself-Citizen Neuroscience, weil der Brainduino ist genauso einfach wie ein Arduino, ist Arduino-kompatibel und kann das ermöglichen. Jeder kann das bauen. Ist komplexer, als ein paar Leuchtdioden blinken zu lassen. Aber jetzt kommt nach dem Arduino der Brainduino, okay, und auch der Brainberry Pi. Und den hast du, das hast du entwickelt. Ich habe jetzt vor mir einmal diese kleine Leiterplatte. Die sieht aus wie eine Chipkarte von der Größe, wie so eine Telefonkarte oder EC-Karte. Die hat aber viel mehr so kleine Lötanschlüsse und dann hast du die gleichzeitig auch bestückt. Wir könnten jetzt sagen, wir bauen das Ding heute zusammen, dann werden wir aber morgen noch nicht fertig. Oder du sagst, du brauchst ungefähr 8 Stunden. 4 bis 8 Stunden, ja. Braucht man dafür, um das zusammenzulöten. Das sind auch sehr, sehr kleine Bauteile. Was, mit diesem Gerät kann man aber dann wirklich was auslesen. Das sind halt SMD-Bauteile mit unter 1% Toleranz, also sehr spezielle SMD-Bauteile. Aber der Brainduino, wir haben auch nochmal eine kleinere Version noch, eine miniaturisierte Version noch. Aber diese Version ist extra so klein wie möglich, aber noch groß genug, dass es im Hackable ist. Mhm. Dass jeder auch mal sagen kann, nö, ich will aber einen anderen Kondensator hier verwenden oder nö, dieser eine Chip-Operationsverstärker gefällt mir nicht. Wir haben auch 5 verschiedene Optionen. Okay, also, jetzt gab es ja auch noch so ein anderes Projekt, das heißt OpenBCI, das war so bei Kickstarter, die haben da auch richtig viel Geld dafür eingesammelt. $215.000 von ungefähr 1000 Leuten, die da irgendwie Geld mit reingegeben haben. Das ist auch so eine ähnliche Variante. Jeder sagt dann wahrscheinlich, Science funktioniert ein bisschen besser, aber man muss da schon auch immer so ein paar hundert Euro auf den Tisch legen für sowas noch, oder? Ja, es ist eben sehr, sehr präzise Technologie und mit dem Rauschen hat man ein großes Problem. Wie gesagt, unser Brainduino verstärkt 25.000-fach. Das ist, man kann einzelne Elektronen auf der Stirn auffassen. Die meisten kommerziellen Geräte sind halt eher Spielzeuge, die Alphawellen messen unter idealen Bedingungen. Wenn du zu Hause zum ersten Mal Gehirnwellen misst, du wirst nicht optimale Bedingungen mit den Elektroden haben. Und da sehe ich den Kritikpunkt. Deshalb sollte im Verstärker schon eingeplant sein, dass vielleicht bei den ersten Experimenten, die unter anderem vielleicht auch 16-jährigen Hacker da Fehler machen mit den Elektroden platzieren, nicht das richtige Elektrodengel haben und wie auch immer, sollte aber trotzdem funktionieren. Okay, ich habe hier noch so ein anderes Headset, das ist schon von 2011, das heißt Mindwave. Genau. Sieht aus wie so ein bisschen so ein Kopfhörer oder wie so ein Bluetooth-Headset. So ähnlich funktioniert das ja auch. Das überträgt dann per Funk die Messdaten an einen Computer, das gibt es mittlerweile auch fürs Handy, da kann man noch so ein kleines Ding ans Ohrläppchen zwicken. Das ist die Referenzelektrode, genau, die verwenden wir auch. Okay, und taugt das auch was oder ist das dann auch eher ein Spielzeug, was ich da jetzt von einer Freundin ausgeliehen habe? Es ist halt wesentlich günstiger in der Produktion, auch die Hardware-Komponenten. Also bei uns haben wir die besten Komponenten wirklich, die es gibt, aus den Audioverstärkern. Die besten Komponenten und 5 verschiedene Verstärkerstufen. Aber das Neurosky, das war auch ein Durchbruch. Das ist eben sehr einfach zu benutzen. Und es macht auch Einkanalmessung und es misst, glaube ich, hauptsächlich Alphawellen. Aber wenn du den gut aufsetzt und gute Kontakt zwischen Elektrode und Haut herstellst, funktioniert das auch. Und das sehe ich auch als wichtigen Teil für diese Hacker-Do-It-Yourself-Sache, weil es da eben ein Hackable-Device ist. Also viele Leute haben angefangen, sich ein Neurosky oder ein Emotive zu kaufen und da dann die Firmware zu ändern, also das Reverse Engineering, sogenannt das kommerzielle Geräte kaufen und dann hacken, ist ja der erste Schritt. Und ich habe aber von Anfang an gesagt, nein, ich will selber bauen. Du brauchst dein eigenes Gerät. Komplett selber bauen. Genau. So, ich reinige meine Stirn mit hier diesem Isopropanol 70% Reinigungsalkohol. Genau. Das reinigt halt so Talg und Schweiß, von der möglicherweise auf der Stirn ist. Okay. Ist nicht zwingend nötig, aber damit bin ich halt sicher. Schon ein paar Stunden nicht geduscht. Genau, damit bin ich halt sicher, wir haben optimale Bedingungen. Das muss nicht sein, wenn man zu Hause spielen brennt will. Ein bisschen. Aber ich bin ja jetzt quasi, nenne mich ja Dr. Metamind, ich versuche das auf wissenschaftlich präziser Ebene zu machen, mit Do-It-Yourself-Sachen halt. Und da ist es praktisch eben mit dem Alkohol zu reinigen und dann mit etwas Salzwasser. Wir haben eine kleine Salzmühle. Eine Salzmühle, da tröpfelst du ein bisschen Salz in ein Wasserglas rein und dann saugst du es mit einer Spritze auf. Das ist eine Stunde Netzbasteln. Heute die Ausgabe, in der wir Gehirnwellen auslesen wollen. Ist das eigentlich korrekt zu sagen Gehirnwellen oder Gehirnströme oder was sagt man da? Hirnstrom, Hirnwellen, Visualizer und Sound Synthesizer, ja. Okay, wie Sound Synthesizer, weil das auch Geräusche macht sozusagen. Genau, ich berechne aus den Gehirnwellen dann einfach Schwingungen, die hörbar sind. Okay. Das könnte man sagen, Wavetable, Granular, Brainwave Synthesizer. Okay, alles klar. Wir machen dann also mit meinem Gehirn Musik. Das ist heute unser Ziel. Wir haben den Schritt übersprungen, wo wir den Brainduino selber zusammengelötet haben. Das hat Andreas schon selbst gemacht, weil das dauert richtig lange, bis man dieses Teil zusammengebaut hat. Aber ihr könnt euch Fotos davon angucken und euch selbst davon überzeugen, dass man das machen kann. Aber eben der Aufwand ziemlich groß ist. Man kann es auch bei Andreas einfach in seinem Shop online stellen, diese Dinge. Gibt's auch Workshops. Workshops bietest du auch an, wie man das machen kann. Und du hast jetzt hier währenddessen auf diesem Stirnband, das ist so ein... Kannst du das jetzt aufsetzen? So ein Stück sieht aus wie so ein Filzband mit verschiedenen Silberelektroden. Setzt ihr das hinten auf und ich versuche es vorne ein bisschen zu steuern, dass es gut platziert wird. Okay, dafür muss ich jetzt mein Aufnahmeheadset absetzen und setze mir jetzt dieses. Genau, hinten das. Mhm. Stimmt. So, ja, jetzt haben wir so. Das. Dass es so bescheuert Headset. Aussieht, darauf darf man wahrscheinlich keinen Wert geben. Im Schwarzlicht geben, leuchtet das ganz cool eigentlich. Innovativ aus einfach. Ich habe jetzt dann hier haben wir noch eine Referenzelektrode. Und die wird an mein Ohr geklemmt. Drückt ein bisschen, aber nicht so doll. Weil wir halt wirklich die Gehirnwellen messen wollen. Dadurch messen wir mit einer Referenzelektrode, was am Körper anliegt. Mhm. Also andere elektromagnetische Strahlung oder zum Beispiel Herzschlag. Und subtrahieren den beim Verstärkereingang von dem, was auf der Stirn gemessen wird. So bekommen wir eben wirklich nur die Gehirnwellen und nicht zum Beispiel den Herzschlag. Okay, den könnte man damit jetzt auch auslesen. Ist ja, was man mit bisschen so kleinen Dingern verrät. Du kannst beliebige Biosignale ausmessen. Herzschlag, Atemfrequenz, Puls. Kannst du auch an eine Pflanze anschließen und siehst dann den Stoffwechsel der Pflanze. Ja, dazu habe ich mal einen Beitrag gemacht. Jetzt steckst du an das Ende dieses Kabels von diesem Headset, was ich hier trage. Jetzt bist du an der Matrix angeschlossen, genau. Okay. Allerdings verwenden wir in den Profigeräten einen Optokoppler. Das heißt, du bist nicht direkt mit der Maschine verbunden. Mhm. Du kannst keine Stromschläge kriegen, sondern es gibt eine kleine Barriere aus Lichtteilchen, wo Elektronen in Lichtteilchen umgewandelt werden und dann wieder in Elektronen. Dass ich keinen Stromschlag... Safety Precaution, weil das ist halt schon crazy, so sich in die Matrix reinzustecken und seinen Kopf direkt mit der Maschine zu verbinden. Das kann auch gewisse Risiken haben. Deswegen haben wir eben diese Lichtbarriere dazwischen. Und das dann, ist eine Art physikalische Firewall. Okay, verstehe. Das so. Schalten wir den ein. Das ist jetzt hier so ein graues Kästchen mit verschiedenen Klebebandschichten drauf, off und on. Sieht ziemlich bastelig aus, könnte auch aus den 70er Jahren sein, aber du hast einfach da ein altes Gehäuse verwendet, wo du deine Elektronik reingesteckt hast. Hat halt schon 10 Jahre Rock'n'Roll-Tour auf Festivals hinter sich. Aha, und damit machst du immer wieder, führst du Leuten vor, was du damit baust. Ich mache auch hiervon ein Foto, findet ihr auf deradiowissen.de. So, was machst du jetzt? Jetzt ist dieser Kasten mit meinem Gehirn, mit meiner Stirn verbunden, dieses Stirnband, das seht ihr auch auf dem Foto. Und du tippelst jetzt an einem Computer rum. Mhm. Was machst du jetzt? Ich will jetzt das Bluetooth-Signal connecten, dass wir dann in live deine Gehirnwellen sehen. Das kann sein. In einem Studio, da sind immer ziemlich viele Funkstrahlungswellen unterwegs. Nicht nur, wenn man eine Mikrowellen- oder eine Gehirnwellensendung macht. Da gibt es ja auch die Phantomspeisung und so weiter. Du nennst das Rauschen? Ja, also wir haben bei den Gehirnwellenmessungen immer mit Rauschen zu tun. Wir messen ja das Rauschen des Gehirns und versuchen dadurch dann tatsächlich die Schwingungen des Bewusstseins rauszurechnen. Und da haben wir aber auch ganz viele andere Rauschen von anderen Geräten. Das heißt, der Computer oder das Mischpult oder das Audio-Interface. Netzteile hauptsächlich. Aha. Da haben wir diese 50-Hertz-Rauschen, das ist ein ganz großer Feind. Und jetzt sind wir live hier. Aha, jetzt sehe ich hier auf deinem Computer so ganz viele so verschiedene bunte Farben, Wasserfalldiagramme, die sich da bewegen. Ich verändere jetzt nochmal, wir haben eine recht gute Verbindung, dadurch kann ich die Verstärkung, den Amplifier Gain ein bisschen runterstellen in der Software. Mhm. Und jetzt kommt der erste Test. Test ist, auf die Elektroden zu tippen und zu sehen, bekommen wir zeitlich korreliert da einen Ausschlag. Okay, und dann sieht man auf diesen vielen verschiedenen Diagrammen, dass da irgendwas. Da stelle ich noch die Sample Rate auf 512 Hertz. Okay. Wir haben ein Maximum von 1000 Hertz, aber 512 reicht in der Regel. Dadurch wird es jetzt mehr in Echtzeit. Und wir sehen sogar auch, wir haben nicht viel 50 Hertz Rauschen, das ist schön, aber jetzt nochmal der erste Test. Auf die Elektroden tippen und dann sehen wir links und rechts da den Ausschlag. Also ungefähr haben wir jetzt gerade eine Verzögerung von ungefähr einer halben Sekunde. Du merkst also, wenn ich hier links tippe, kommt hier der größere Ausschlag. Wenn ich hier rechts tippe, kommt hier der. Okay, damit dann kommt der da. Können wir zumindest wissen, okay, die Elektronik funktioniert grundlegend, wenigstens, dass die das, was auf der Stirn passiert, verstärkt. Und der Rest, was jetzt nicht diese großen Ausbrüche sind durch das Bewegen, das sind tatsächlich Gehirnwellen. Das sind also jetzt meine Gehirnwellen, die auf diesem Computer dargestellt werden. Das muss ich jetzt mal fotografieren. Man kann es irgendwie kaum glauben, dass das jetzt Daten sind, die gemessen werden. Und jetzt sehen wir in der rechten Gehirnhälfte eine Antizipation und es müsste was Inspirierendes sein. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Ja, wir sehen auch direkt, während du jetzt die Musik hörst, die aus deinen eigenen Gehirnwellen erzeugt wird, sieht man einen Anstieg in der Aktivität in deiner rechten Gehirnhälfte. Also dein rechtes Gehirn ist geflasht von dieser Situation, dass das Gehirn sich selber hören kann. Das ist das kann ich auch wirklich bestätigen. Mein Gehirn kann sich gerade selbst hören und ich bin sehr geflasht. Ihr könnt mein Gehirn auch hören. Das ist hier diese Melodie von Streichinstrumenten, die vom Computer generiert werden im Hintergrund. Und jetzt, wo ich so ein bisschen schneller rede, dann verändert sich die Musik auch schon ein bisschen, weil ich muss jetzt ja schneller denken und so. Das ist ja total verrückt. Ihr hört eine Stunde Netz basteln bei die Radio Wissen, die Ausgabe, in der wir das Gehirn auslesen. Und Andreas, aka Metamind Evolution, der hat ein Gerät gebaut, mit dem das geht und jeder kann sich dieses Gerät selber löten. Was macht denn die Geräusche? Wie funktioniert das? Ja, das hat mit der linken und rechten Hirnhälfte zu tun. Und da haben wir eben zwei MIDI-Kanäle, also es sind MIDI-Steuersignale. Wir können auch beliebige andere MIDI-Synthesizer anschließen. Und wie ich das mache, die einfache Methode ist, dass die linke Gehirnhälfte das Verhältnis von Aktivität zu Entspannung festlegt, ob ein Ton zu hören ist. Und die rechte Gehirnhälfte festlegt wiederum das Verhältnis zwischen Aktivitäts- und Traumwellen, welche Tonhöhe zu hören ist. Also es ist eine Mischung aus Aktivität linker und rechter Gehirnhälfte, wohingegen das logische Denken eher sagt, wann der Ton da ist, und das kreative Schwingen des Gehirns eher die Tonmelodie bestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt mich entspanne und nicht so viel kreatives Zeug denke, sondern versuche mal eine Matheaufgabe zu lösen, 57 mal 3 im Moment. Am besten rückwärts minus 3 zählen. Ist der 171. Ja. Was, rückwärts zählen, hast du gesagt? Rückwärts immer minus 3. Bei 101 beginnen, oder? Ich mach das mal. Was habe ich gerade gemacht? Habe ich an meine Freundin gedacht oder an Mathe? Also das kann ich eben nicht sehen, aber ich habe gesehen, dein Gehirn hat sich beruhigt und wellenartig gab es Aktivität, aber es gab eine Beruhigung zu sehen. Es ist natürlich auch schwer, wenn das jetzt rumpiept, dann eben aktiv zu entspannen. Wenn du jetzt sagst, ich will weniger Geräusche hören und es kommen aber trotzdem Geräusche, ist es extrem schwer, dieses aktive Entspannen. Aber oh, jetzt haben wir eine krasse Stille kurz gehabt. Sobald ich dann rede, explodiert es halt wieder, ne? Weil ich dann also zuhöre. Aber ich habe jetzt gerade, jetzt habe ich zum Beispiel nicht an Mathe, sondern an meine Freundin gedacht. Ja. Da gab es dann vielleicht mehr Ausschlag so auf den Graphen. Das ist unterschiedlich. Ist auch oft nicht unbedingt so, wie man erwarten würde. Weil wir ja jetzt auch den Frontalkortex messen. Also der Frontalkortex ist wofür zuständig? Für Reflexion dessen, was eigentlich im Bewusstsein passiert. Und das ist, okay, sozusagen, das ist eine sehr abgefahrene Sache. Also du kannst auch den Motorkortex oder das Emotionszentrum messen. Ich messe halt sehr gerne den Frontalkortex und das ist diejenige, der jüngste Teil des menschlichen Gehirns, der normalerweise, sagt man, die Aktivität des restlichen Gehirns reflektiert. Also messe ich nicht zwingend die Tiefe deines Bewusstseinszustands, sondern inwieweit du darüber reflektierst, ob du gerade meditierst oder nicht. Und okay. Das dann nochmal mit linker Gehirnhälfte und rechter Gehirnhälfte, was entspricht, okay, Logik und Intuition. Okay. Das ist ein bisschen fuzzy, also es ist eher Kunst als Wissenschaft, was ich auch mag. Aha. Aber ich sehe halt quasi generell die Hintergrund. Man sieht schon, wenn du dich entspannst und tief atmest, gehen diese Wellen hier eher, werden die eher schwächer und die Töne müssen weniger werden. Und natürlich ist man als Reporter, der gerade beschreiben soll, was er da für ein abgefahrenes Gerät auf der Stirn hat, in welcher Situation, und der gleichzeitig seine Gedanken von vor einer halben Sekunde wieder auf dem Kopfhörer hört, da ist man ja dann natürlich ganz schön Meter unterwegs und macht ganz schön viel Reflexion. Aber ich versuche mich jetzt nochmal zu entspannen, oder was sind so Übungen, die sonst meistens auch passieren? Ja, tief atmen, entspannen, irgendwo übers Meer schweben oder auf einer Insel. Schöne Hast Melodie. Du die hohen Streicher gehört, ja? Das die Melodie fand ich gerade wieder schön, ja. Ja? Das war am Anfang von ein bisschen Entspannung. Lass ich habe mich hier schön zurückgelehnt. Was denn, wenn du jetzt sagst, du gehst auf Techno-Festivals oder so, was sind da so Übungen, die du den Leuten beibringst? Oder inwieweit kann man dann auch wirklich kontrollieren, was? Also gibt es Übungen, wo man dann wirklich lernen kann, wie so einen zusätzlichen Muskel, so hast du es ausgedrückt, sein Gehirn noch mehr zu fokussieren und so? In der Regel mache ich das auf den Festivals und Clubs über diese RGB-Disco-Strahler. Also da hast du dann so ein Farblicht, wo du die Farbe des Lichts hängt von deiner Genaktivität zusammen. Und damit ist es bei 90% aller Menschen, auch in solchen lauten Techno-Club-Umgebungen, denen ist es möglich, diese Farbe des Clublichts durch die Genaktivität zu steuern. Zum Beispiel auszumachen, von grün auf rot zu faden. Und das, weil das so helle und weil das so begeisternd ist, das zieht gut. Du willst immer Sachen haben, die das Bewusstsein voll flashen, voll begeistern. Und zum Beispiel so ein Licht, die Farbe eines Lichts durch Gedankenkraft zu steuern, das ist ein sehr direktes, begeisterndes Neurofeedback. Und es funktioniert besser als Wellenanzeigen auf einem Display. Das mit den Tönen ist auch ein sehr zweischneidiges Schwert, weil die Töne ja selber, das Hören der Töne auch schon wieder Kaskaden auslöst. Mhm. Und es ist eigentlich eine große Kunst, wie man diese Töne jetzt genau einstellt, damit es gewisse Dinge macht, zum Beispiel dich beruhigt oder anregt. Das ist jetzt ein neutrales Setting. Man könnte jetzt schon eher so ein Meditationssetting auch machen. Wie würde das funktionieren? Können wir das mal machen? So umstellen. Ja. Es gibt ja auch diese ganzen Übungen, die man damit hören kann, binaurale Beats, mit denen man sich dann auch noch mehr so lernen können soll, zu entspannen. Darüber reden wir gleich. Jetzt würde ich gerne hier noch deine Entspannungsmusik ausprobieren. Ich mache sie wieder noch mal ein bisschen lauter. Soll ich mich dazu entspannen oder was soll ich machen? Was ist da jetzt der Unterschied? Wir haben als Schatz den Violin, einen Kristall, eine Kristallschale und leicht andere Triggerpegel halt. Ist auch ganz hübsch auf jeden Fall. Wie kann ich jetzt da eine totale Kakophonie von Musik herstellen? Also an was muss ich denken oder wie muss ich denken? Ja, halt richtig hin und her mit deinem Bewusstsein. Ja. Also immer wieder, also ist halt auch schwer. Also aktiv sein, Dinge, die man oft gemacht hat zum Beispiel, da braucht das Gehirn dann nicht mehr so hochfahren. Am besten... Ich kann teilweise auch, wenn ich rede, sehen die Reaktion der Leute in ihrem Gehirn durch die Worte, die ich spreche. Wenn ich dann zum Beispiel, je nachdem, welche Person halt begeisternd neue Dinge erzähle, dann rastet das Gehirn voll aus, solche mentalen Orgasmen. Jetzt hatte ich gerade so einen Moment, wo ich das so ein bisschen versucht habe, erst ganz ruhig zu denken und dann plötzlich was anderes zu denken. Das ist jedenfalls der Livestream direkt aus meinem Gehirn bei eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und heute ist zu Gast Andreas Stadler, Metamind Evolution als Künstler. Und das ist dann jetzt hier auch so ein bisschen Kunst. Wir wollen gleich noch darüber reden, wie man sein Gehirn auch wirklich konstruktiv mit solcher Technik, mit solchen Geräten verbessern kann, dass man danach dann vielleicht kreativer, wacher oder vielleicht auch einfach nur besser bei irgendeiner Prüfung ist oder besser lernen kann. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Das führt einfach in tiefe Trance-Zustände. So dich zu hinterfragen, was ist eigentlich mein Bewusstsein und wie funktioniert das und wer bin ich und solche Fragen, die. Das ist halt dann das Metamind Evolution System. Metamind Evolution ist heute zu Gast bei Eine Stunde Netz basteln und wir haben ein Brainduino an mein Gehirn angeschlossen, ein Gerät, das sich jeder selber löten kann und das misst gerade meine Gehirnwellen. Und Andreas hat das Ganze gerade analysiert. Jetzt hören wir auch wieder die Musik, die daraus entsteht. Wie geht man vor, wenn man eine wirkliche Meditation jetzt hinkriegen möchte? Und was sind da Dinge, die das Ganze stimulieren? Es gibt ja auch sowas wie binaurale Beats und sowas, genau. Habe ich im Netz gelesen. Das hat mich auch immer sehr begeistert. Du kannst es machen mit binauralen Beats und Blinklichtern. Was ist das? Da gibt es diese Brillen mit Leuchtdioden zum Beispiel, die in einer bestimmten Frequenz blinken. Oder die binaural Beats. Das ist einfach die Theorie, dass du auf links und link und rechts im Ohr fast die gleichen Ton sendest, zum Beispiel 440 Hertz links und 451 Hertz dann rechts. Und das Gehirn nimmt dann, wenn du also zwei Töne hast, die sich sehr ähnlich sind von der Frequenz, nimmt das Gehirn nur die Differenz wahr. Also wenn ich meinetwegen 440 Hertz links schicke und 451 Hertz rechts ins Ohr, dann ist das, führt das zu einer Stimulation im Gehirn von 11 Hertz. Das ist zum Beispiel eine schöne Alpha-Welle für eine beginnende Entspannung. Und es gibt ja so verschiedene Gehirnwellen, da wollte ich dich auch noch dazu fragen. Alpha-Wellen, Beta-Wellen? Die gehen traditionellerweise von 0 bis 30 Hertz, aber wir jetzt haben gesehen, auch mit den neuen Geräten, neue Erkenntnisse zeigen, einige Menschen schwingen auch bis zu 200 Hertz. Deswegen messen wir jetzt von 0,1 bis 200 Hertz, aber klassischerweise haben wir die Theta-Wellen, sogenannte Traum- oder Trance-Wellen. Das sind die niedrigeren Frequenzen, so von 4 bis 8 Hertz. Von 8 bis 12 haben wir dann die Alpha-Wellen, das ist ein beginnender Entspannungszustand, sagt man, oder auch ein sehr guter Learning State, also wenn man neue Informationen aufnehmen will, ist es gut, in einem Alpha State zu sein, so zwischen 8 und 12 Hertz. Darüber von 12 bis 30 haben wir die Beta-Wellen. Dann gibt es noch die Gamma-Wellen, die High-Gamma, die Lambda-Wellen, die jetzt neue Forschungen zeigen. Da vermutet man, dass die auftreten, wenn das Gehirn halt in Ausnahmesituation ist und sich neu verdrahtet. Dann treten diese Lambda- und Gamma-Wellen auf. Das ist dann was ganz Besonderes. Das haben vielleicht die Kinder mehr, weil... Das Gehirn plastischer ist, genau. Jetzt bist du auch schön entspannt gewesen. Ja, genau. Ich habe es auch gerade versucht. Habe die Augen zu und lass dich einfach reden und erzählen. Findest du sehr interessant. Ich sehe, das funktioniert. Jetzt, also dein Gehirn kann sich entspannen. Du kannst dich bewusst entspannen. Ja. Immerhin, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel besser lernen können möchte, wenn man eine Prüfung hat an der Uni und dann sich möglichst viel einprägen möchte, nicht nur so Bulimie lernen, sondern vielleicht auch verstehen möchte. Wie kann man dann vielleicht mit solchen Techniken oder vielleicht auch ganz ohne Techniken sich selbst da so optimieren? Genau, dafür interessiere ich mich viel und habe damit selber im Studium auch viel rumgespielt. Da kannst du eben zum Beispiel tatsächlich solche Brainwave-Entrainment-Sessions machen, also über die binauralen Beats, über die blinkenden Lichter mit geschlossenen Augen dein Gehirn stimulieren, zum Beispiel eine Art Kurz-Intensivschlaf zu machen. zum Beispiel in Alpha-Wellen-State zu gehen. Also du lernst 45 Minuten, dann machst du 5 Minuten Pause und in diesen 5 Minuten gehst du mal schnell in den Traumzustand rein, also von den Gehirnwellen her, über diese Stimulation von außen. Da gibt es diese vorbestimmten Muster, wo du halt langsam mit der Frequenz tiefer gehst, bis du in einem Frequenzbereich bist, der eigentlich nur im Traum auftritt. Das heißt, wie stimuliert man sich da? Hat man das dann als App auf dem Handy oder auf dem Computer? Heutzutage oder? Eine App. Früher habe ich einfach ein Clublicht umgebaut und halt einfach die binauralen Beats mit 2 Lautsprechern rechts und links neben dem Bett und über dem Bett dann einfach so eine Lampe hängen, die halt dann blitzt in 11 Hertz zum Beispiel oder in 8 Hertz. Und das hat dazu geführt, dass ich innerhalb von 5 bis 10 Minuten in der Lage war, mich für 5 Minuten in einen tiefen, traumartigen Zustand zu versetzen. Also muss ich dann schon ein bisschen fallen lassen, gehen lassen und auch einlassen auf diese Stimulus. Und dann ist es halt möglich, quasi mal kurz 5 Minuten Traumschlaf zu haben. Also nicht wirklich, man ist dann schon noch da, so wach wie beim luziden Träumen. Aber das Gehirn hat dann von der Frequenz her die kurzzeitig die Erfahrung wie in einem Traumzustand. Und dann kannst du mal kurz durchatmen sozusagen. Genau, und das lädt Kreativität wieder auf und neue Erkenntnisse aus der Neuroforschung zeigen auch in diesen Tiefschlafphasen entgiftet das Gehirn. Da gibt es bestimmte Zellen, die dann bestimmte Schlacken und Gifte, die entstehen durch die Chemie im Gehirn, durch die Neurotransmitter, werden dann entfernt, abtransportiert und danach funktionieren die Neuronen einfach wieder besser auch. Dafür braucht man dann so binaurale Beats oder kann man das auch einfach so durch Training? Also brauchst auch, du, der da erfahren ist in der Sache, überhaupt noch die ganze Technik? Nee, je länger man das ist ja die Neurofeedback-Technologie, die zeigt dir in Echtzeit, was in deinem Gehirn passiert und ich habe auch viel Erfahrung in Meditation. Da habe ich dann also mich angeschlossen und verschiedene Meditationen ausprobiert und beobachtet in Echtzeit, was funktioniert denn als am besten für mich und das einfach immer weiter ausgearbeitet und das beibehalten. Und die Psychologen, also in Tübingen zum Beispiel auch, machen die auch solche Neurofeedback-Versuche mit Schmerzpatienten und die nennen das die sogenannte Selbstregulation des Gehirns. Neurofeedback verstärkt die Selbstregulation des Gehirns, also die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst aktiv zu beeinflussen. Zum Beispiel okay. Zu sagen, ich gehe jetzt in Schlafzustand, ich gehe in Learning State, ich gehe in Focus State. Und das ist auch noch das große Potenzial. Mit dieser Technologie ist es möglich, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Ich habe nicht mehr diese Tage, heute bin ich nicht kreativ, heute habe ich eine Schreibblockade, ich kann mich irgendwie nicht konzentrieren beim Lernen. Du kannst dann sagen, nach 4x15 Minuten dieses Neurofeedback, kannst du dann sagen, so, ich gehe jetzt in meinen Creative State. Und dann geht das Gehirn in den Creative State und wie auch immer gut du trainiert bist, in einen kreativen Zustand bewusst zu gehen, passiert das dann. Und die in Tübingen, die sagen 4x15 Minuten, machst du das Neurofeedback und da können dann chronische Schmerzpatienten ihr Schmerzzentrum um 90% runterregeln. Das heißt, die sind in der Lage, nach 4x15 Minuten zu sagen, so, ich nehme jetzt keine Schmerzen mehr wahr. Und regeln dann einfach die Frequenz in ihrem Gehirn, was für Schmerzwahrnehmung zuständig ist, regeln die Frequenz runter. Und haben dann weniger Schmerz. Das heißt, es geht dir bei dieser ganzen Technik, die du baust und die du da erfunden und gelötet hast, geht es dir eigentlich weniger um die Technik, sondern eigentlich um die Effekte, die Menschen damit dann erzielen können. Die Optimierung des menschlichen Bewusstseins, die Befreiung. Und die ersten Jahre habe ich viel damit gearbeitet. Die meisten Menschen haben bestimmte Wellenmuster, die da auftreten. Und da haben die 2, 3 verschiedene, wo sie hin und her wechseln. Und ich habe dann immer genau das System so eingestellt, dass es immer dann belohnt, wenn dein Gehirn neue Frequenzen aktiv ist. Das heißt, du spielst so durch die Benutzung dieses Systems, spielst du neue Frequenzen in deinem Gehirn frei. Und dann kann das Gehirn plötzlich freier schwingen in dieser Frequenz. Normalerweise schwingt es nur bei mir auch. Es war recht katastrophal am Anfang. Es hat nur immer sehr viel Traumwellen gehabt und sehr viel Hochaktivitätswellen. Und dazwischen eine riesige Lücke, wo keine Aktivität war, fast keine. Und über die Jahre habe ich dann gelernt, auch da die Aktivität zu steigern. So ist das Gehirn als System einfach freier zu schwingen in mehrere Frequenzen. Und wenn ich jetzt einen Gedanke habe oder eine Idee habe, kann mein Gehirn viel mehr Potenzial nutzen und rumschwingen, um da zu einem Ergebnis zu kommen. Mhm. Und ich beobachte dann auch nach diesen Sessions, habe ich besser Sudoku gespielt, besser andere IQ-Testspiele gemacht, ungefähr 20% Steigerung des IQs, aber auch des CQs. Also ich bin sehr daran interessiert, auch Kreativität zu steigern. Und das ist meine große Motivation dahinter. Mit dieser Technologie des EEG-Neurofeedbacks wird es jedem Menschen möglich, sein Bewusstsein zu erweitern, das Potenzial seiner geistigen Fähigkeiten zu steigern und zwar auf eine Richtung, wie er selber für richtig hält. Deswegen eben Open Source. Ich kann selber einstellen, ich will mehr Frequenzen im rechten Kortex, genau immer dann, wenn Folgendes. Mhm. Und dadurch eben, wir stehen jetzt kurz vor einer Explosion des Bewusstseins der Menschen, je mehr Bewusstsein und Maschinen und Internet immer mehr zusammenwächst, das erweitert, stimuliert unglaublich unser Bewusstsein und da halt ein bisschen kontrolliert, selbstbestimmt vorzugehen. Jetzt werden wahrscheinlich dann, also dieser ganze Quantified Self-Trend, dass man an sein Handy per Funk so einen Pulsmeter anschließt oder diese Apple-Uhr, die dann irgendwie auch den Puls messen kann, das sind ja auch alles so Richtungen, wo der Computer immer näher an den Körper rangerät. und wo man sich optimieren kann. Was sind da für dich dann auch so Grenzen oder wie siehst du das, wenn man dann seine Daten alle nach zu den Facebook-Servern hochlädt? Deswegen bin ich ja so leidenschaftlich bei der Open-Source-Geschichte. Weil jetzt werden die Krankenkassen, das sehe ich sehr bald kommen, die Krankenkassen werden sagen, tragen Sie doch unseren Biosignaloptimierer und Sie bekommen einen günstigeren Tarif bei der Krankenkasse. Und dann sehen die halt, wenn du mehr getrunken hast, dann sehen die das halt an den Werten. Und die sagen, sie werden die Menschen locken über günstigere Tarife und vermeintliche Optimierung ihrer Leistungsfähigkeit, wenn sie denn immer diese Geräte tragen, wie zum Beispiel so eine Smartwatch oder diese Fitbit-Sachen, die dann faktisch Tag und Nacht deine Biowellen, deine Biosignale, Herzschlag, Atemfrequenz messen und an die Server hochladen. Das entspricht dem krassen Überwachungsstaat, aber nicht nur wie bei Facebook meine Mausbewegung oder wo ich nachts um 2 Uhr vielleicht draufklicke, wird überwacht, sondern tatsächlich meine Biorhythmen, also wie dein Herz schlägt, wie deine Atemfrequenz läuft, sehr, sehr persönliche Daten. Ich empfehle gerade bei solchen Gehirnwellen-Sachen eben den Einsatz einer Firewall, wo ich quasi selber sage, okay, ich will, dass Facebook meinetwegen meine Alpha-Wellen auswerten darf, aber eben nicht meine Theta-Wellen, wo meine Träume passieren. Und dann eben ich zum Beispiel habe so ein Cyberspace Gehirnwellenverstärker Manifesto. Ich schlage vor, an jedem Gerät sollte es als Gesetz immer noch einen Ausschalter geben. Das heißt, dass der Mensch selber, der gerade so ein Gerät trägt, sagen kann, nein, ich will jetzt ausschalten. Wenn das nicht mehr der Fall ist, können Menschen jetzt zum Beispiel gezwungen werden, ihre Gehirnwellen zu messen und dann gehen wir in ganz dunkle Gebiete. Weil dann seine Privatsphäre betroffen ist. Wir schalten jetzt mal hier als erstes meine Gehirnmusik aus. Das war wahrscheinlich heute bei einer Stunde Netzbasteln zum ersten Mal im deutschen Radio, dass ein Interview geführt wurde mit Musik im Hintergrund, die den Moderator nochmal auf ganz andere Weise dargestellt hat als über die Stimme. Ihr konntet hören, wie mein Gehirn hier arbeitet. Vielen Dank, Metamind Evolution, aka Andreas, der uns heute ein paar Sachen mehr erklärt hat aus dieser wahnsinnig faszinierenden Welt. Die Fotos von der Sendung und auch noch Links zu vielen verschiedenen Bausätzen und Informationen, die findet ihr bei eine Stunde Netz auf deradiowissen.de oder auch auf netzbasteln.de. So heißen wir auch bei Facebook oder Twitter. Netzbasteln, bleibt uns treu. Wir hören uns am 8. April wieder dann mit einer Eierausgabe. Da fahre ich auf einen Hühnerhof und wir gucken, wie man Inside-Out-Eier machen kann und was man beachten muss, wenn man Hühner züchtet und so weiter. Vielen Dank, Andreas, fürs Kommen heute. Ja, sehr gerne. Kann man jetzt sehen, dass ich gerade versuche, einen Abschlusswitz auszudenken? Ja, aber es klappt nicht. Ja, dann halt eben nicht. Wir hören uns wieder am 8. April. Tschüss, vielen Dank. Dann, bis bald. Dann eben nicht gesagt hast, dann ging's wieder los. Naja. Tschüss. Wiederhören. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.